Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 32 und damit die letzte einer ganzen Serie von Audio-Ansichtskarten. Die Reihenfolgen sind übrigens rein zufällig und stellen keine Priorität dar. Ja, du bekommst die Nummer 32. Grüß dich, Robert. Welches Bild bietet sich mir? Ich bin auf einem Campingplatz in Spanien, habe mich auf einer Liegenlandschaft bequem gemacht. Es ist Pfingsten und es sind erstaunlich wenig Leute hier. Für den Kurzurlaub nehmen doch nicht so viele Leute die Reise in Anspruch. Und deswegen sind hier Gott sei Dank unheimlich viele Liegen frei. Und man kann sich hier am glitzernden blauen Pool sehr schön gemütlich machen und zum Beispiel Audioansichtskarten einsprechen. Das Audio-Souvenir passend zu deinem Podcast. Ich musste an dich denken vor ein paar Tagen, als wir in Barcelona waren, beziehungsweise mit dem Auto Richtung Barcelona gefahren sind. Und da ist dann auch ein, ja, ich weiß nicht, wie er hier heißt, aber sowas wie ein ICE, also in Deutschland heißt es ja ICE. Was ist es bei euch? Ist das der Railjet? Weiß ich gar nicht. Naja, also da gibt es vielleicht Aufklärung. ICE in Deutschland, der hier in Spanien sah dem deutschen ICE sehr ähnlich. Vielleicht ist es sogar dasselbe Modell, nur vielleicht etwas anders angemalt. Und hiermit auch meine Frage an dich. Erstens, wie ist das mit den Schnellzügen? Also, dass der TGV ein anderer ist als der ICE, das weiß ich. Aber vielleicht hast du da ein bisschen Wissen drüber und kannst das mal verbreiten. Und die zweite Frage wäre auch, wie ist es mit Lokführern? Du bist jetzt in Österreich unterwegs. Fährst du auch ins Ausland? Fährst du nach Deutschland, nach Slowenien, nach was weiß ich wohin? Dürftest du das oder braucht man da wieder eine andere Lizenz? Oder bleibt ihr Lokführer immer nur im eigenen Land und wenn der Zug dann, also es fährt ja ein ICE von Deutschland nach Wien, wird dann da der Lokführer getauscht, wird man da geschult auf die ausländischen Geräte? Ja, das sind Fragen, die ich durchaus interessant finde und vielleicht findest du mal Zeit, drüber zu reden. Ja, liebe Grüße aus Spanien, der Christian.